Erster schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, dass dies die Worte von dem sind, der die sieben Sterne hält und zwischen den goldenen Leuchtern geht. Zweiter, ich kenne deine Arbeit und deine Geduld, und ich weiß auch, dass du böse Menschen nicht erträgst und falsche Apostel als Lügner entlarvt hast. Dritter, du hast viel für meinen Namen ertragen und bist dabei geduldig geblieben, ohne dass du jemals müde geworden bist. Vierter, trotzdem habe ich einen Vorwurf gegen dich, weil du deine ursprüngliche Liebe zu mir verlassen hast. Fünfter, erinnere dich daran, wie tief du gefallen bist, und kehre um, damit du wieder so handelst wie am Anfang. Sechster, es ist jedoch positiv, dass du die Taten der Nikolaiten genauso hast, wie ich es tue. Siebter, wer zuhören kann, soll auf den Geist hören, denn ich werde den Siegern erlauben, vom Baum des Lebens im Paradies zu essen. Achter, schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna, dass der Erste und der Letzte spricht, der gestorben war und nun wieder lebt. Neunter, ich kenne deine Armut und deine Not, obwohl du eigentlich reich bist, und ich sehe die Beleidigungen derer, die keine echten Juden sind. Zehnter, hab keine Angst vor dem kommenden Leid, auch wenn der Teufel einige von euch ins Gefängnis wirft, um euren Glauben 10 Tage lang zu prüfen. Elfter, wer Ohren hat, soll hören, was der Geist sagt, denn wer siegreich bleibt, wird durch den zweiten Tod keinen Schaden erleiden. Zwölfter, schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon, dass dies die Worte von dem sind, der das scharfe, zweischneidige Schwert besitzt. 13. Ich weiß, dass du dort wohnst, wo der Thron des Satans steht, aber du bist mir treu geblieben, selbst als mein Zeuge Antipas getötet wurde. 14. Dennoch kritisiere ich dich, weil einige bei euch der Lehre Bilims folgen, der Israeliten dazu verführte, Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. 15. Genauso gibt es bei euch Menschen, welche die Lehre der Nikolaiten unterstützen, was ich nicht akzeptieren kann. 16. Ändere deshalb deine Einstellung, denn sonst werde ich bald kommen und mit dem Schwert meines Mundes gegen diese Leute kämpfen. 17. Wer hören kann, soll auf den Geist hören, denn ich werde den Siegern das verborgene Manna und einen weißen Stein mit einem neuen Namen geben. 18. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Thyatira, dass der Sohn Gottes spricht, dessen Augen wie Feuer leuchten und dessen Füße wie glänzendes Metall aussehen. 19. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben und deinen Dienst und sehe, dass du heute sogar noch mehr tust als zu Beginn. 20. Aber ich werfe dir vor, dass du die Frau Isabel gewähren lässt, die sich als Prophetin ausgibt und meine Diener zur Unzucht verführt. 21. Obwohl ich ihr Zeit gegeben habe, damit sie ihr Verhalten ändert, will sie sich nicht von ihrer Unmoral abwenden. 22. Deshalb werde ich sie schwer krank werden lassen und alle, die mit ihr sündigen, in große Not stürzen, wenn sie nicht umkehren. 23. Ich werde ihre Anhänger bestrafen, damit alle Gemeinden erkennen, dass ich die Gedanken und Herzen der Menschen genau prüfe. 24. Den anderen in Thyatira, die dieser bösen Lehre nicht gefolgt sind, sage ich jedoch, dass ich euch keine weiteren Lasten auferlegen werde. 25. Haltet einfach an dem fest, was ihr bereits habt, bis ich schließlich zu euch komme. 26. Wer bis zum Ende siegreich bleibt und nach meinem Willen handelt, dem werde ich Macht über die anderen Völker geben. 27. Er wird sie mit großer Strenge regieren, so wie man Gefäße aus Ton zerbricht, weil ich diese Macht von meinem Vater erhalten habe. 28. Außerdem werde ich demjenigen, der treu bleibt, den Morgenstern als besonderes Geschenk geben. 29. Wer Ohren hat, der soll aufmerksam zuhören, was der Geist den Gemeinden mitteilt.